Welche Worte sind vom Erzengel Gabriel? Die Worte des Erzengels Gabriels sind: Gegrüßet seist du, voll der Gnade. Maria hat er nicht gesagt. Maria heißt natürlich, steht das Maria dabei. Eigenname, der ergibt, ist die gnadenvolle Grazia Plena. Die Kirchenväter immer wieder auslegen, erklären. Gegrüßet seist du voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern.